Das umgebaute koreanische Revolutionsmuseum wurde am 30. März feierlich eröffnet. Präsent waren bei der Einweihung Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVJK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVJK, weitere hochrangige Persönlichkeiten der Partei, des Staates und der Armee, Funktionäre der Partei, Militärorgane, des Ministerkabinetts, der Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen sowie der Partei und Marktorgane, Werke und Betriebe in der Stadt Pyongyang, Mitarbeiter und Erbauer der baubeteiligten Einheit und leitende Mitarbeiter und Belegschaft des Museums. Vor Beginn der Veranstaltung verbeugten sie sich vor dem Kunstwerk mit den Bildern von Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Haupthalle. Kim Ki-nam, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Mitglied des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVJK, hielt eine Eröffnungsansprache. Er sprach wie folgt. Das Koreanische Revolutionsmuseum, das die revolutionäre Geschichte von Kim Il-sung und Kim Jong-il intensiv veranschaulicht, ist für die Armeeangehörigen und Bürger der DIVJK, die die revolutionären Ideen und Verdienste von beiden Staatsführern weiter geltend machen und unter der Führung von Kim Jong-un den endgültigen Sieg der Koreanischen Revolution herbeiführen, eine ideologisch-geistige Stütze und der wertvollste Schatz des Sonnenkorea. Im Museum stehen die Farbstatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. In aller Würde sind über 100 Räume eingerichtet, in denen einige 10.000 Materialien und Inhalte, das revolutionäre Leben der großen Menschen von Baekdusan und ihre Verdienste historisch und umfassend zeigen. Neben den bisherigen sind auch tausende neue revolutionäre historische Gegenstände und Materialien, die die sieg- und ruhmreiche Tradition und Geschichte der koreanischen Revolution mit Kim Il-sung und Kim Jong-il an der Spitze nachweisen, in inhaltlicher und chronologischer Reihenfolge zur Schau gestellt.